Schwerkraft. Wo bleibt denn nur der Frieden, den der Sommer mir versprach? Ist die zentrale Textzeile dieses Liedes. Die aufwühlende, schnelle Musik steht dabei im Kontrast zum Text, der eine Sehnsucht verkörpert. Die Sehnsucht nach dem Innehalten, nach dem Finden der eigenen Ruhe. In einer Zeit, wo alles sehr schnell gehen muss, wo alles sehr schnelllebig ist und man kaum Zeit hat nachzudenken und nach immer mehr strebt, nach immer mehr streben muss, um mithalten zu können, entgeht uns oft der Augenblick.